Hast du letzte Winter, viele kleine Frau, wo? Wirklich so krass, warum ist dein Studio? Hast du letzte Winter, viele kleine Frau, wo? Wirklich so krass, warum ist dein Studio? Hast du letzte Winter,